Wir haben erfahren, dass zu dem Pakat der Raga-Kennung auch Anga gehört. Gemeint ist immer der Teil innerhalb des Oktavraumes, in dem der Raga hauptsächlich ausgearbeitet wird. Neben dem Anga wird im Pakat die Hauptnote Vadi und die in der Betonung abgeschwächte Note Samvadi definiert. In der indischen Klassik wird der uns bekannte Oktavraum mit 7 Hauptnoten in 2 Segmente aufgeteilt, in 2 Angas. Es sind ein tiefer liegender, vom Grundton ausgehender Tetrakord mit 3 kleinen Tonintervallen und ein darüber liegender Tetrakord. Ganz allgemein besteht ein Tetrakord aus 4 Noten. Dieser Begriff leitet sich aus dem Griechischen ab. In der Wortbedeutung heißt Tetrakord einfach 4 Saiten und nimmt damit Bezug auf dem antiken Griechenland gespielten harfenähnlichen Instrumente. Die Zwischenräume eines Tetrakords werden von 3 Intervallen gebildet. In einer Raga-Skala sind dies für den tiefer liegenden Tetrakord Sare, Riga und Gama. Man nennt diesen Tetrakord Purvanga. In der westlichen Klassik entspricht er CD auf der ersten und zweiten Stufe, DE auf der zweiten und dritten und EF auf der dritten und vierten Stufe. Der darüberliegende zweite Tetrakord beginnt auf der fünften Stufe im H, dem G. Die folgenden 3 kleinen Intervalle sind Pada, Dani und Nisa. Entsprechend GA, AH und HC, dem eingestrichenen C. Es liegt um eine Oktav höher als der Grundton. Dieser zweite, höher liegende Tetrakord wird bezeichnet als Uttaranga. Welche Bedeutung haben Purvanga und Uttaranga für die Ausarbeitung und Spielzeit eines Ragas? Dazu nach unserem nächsten Hörbeispiel. Der Raga Gocchari Todi ist ein Spätmorgen-Raga. Er besitzt seinen Schwerpunkt im Uttaranga, im höher liegenden Tetrakord. Bei Gocchari Todi entfällt die 5. Stufe Pa. So ist Gocchari Todi ein Sechston-Raga. Er wird uns von keinem Geringeren als der Sarod-Legende Ali Akbar Khan gespielt. Die Aufnahme des Spätmorgen-Ragas Gocchari Todi findet sich auf dem Album Morning and Evening Ragas aus dem Jahre 1966. Thank you. bereits das Notenmaterial der beiden Tetrakorde kennengelernt, in die der Oktavraum einer Ragaskala eingeteilt ist. Purvangi als tiefer liegender und Uttaranga als höher liegender Tetrakord. Sie bestehen jeweils aus 4 Hauptnoten und damit aus 3 kleinen Intervallen. Wozu nimmt man in der indischen Klassik diese Einteilung vor? Ein Raga wird von einem indischen Maestro hauptsächlich in einem der beiden Tetrakorde entwickelt, entweder in Purvanga oder in Uttaranga. Wird die Hauptnote Vadi eines Ragas Purvanga zugeordnet, dem tiefer liegenden Tetrakord, so entwickelt sich der Raga im Improvisationsspiel hauptsächlich in der tieferen mittleren Oktavlage, Mandra Madhya Saptaka. Dagegen wird ein Raga mit der Hauptnote Vadi im höher liegenden Tetrakord in Uttaranga auch nur in der höheren bis mittleren Oktavlage entwickelt, Dharmatya Saptaka. Alle Ragas mit Ausprägung der Hauptnote in Uttaranga werden nur zur Morgenstunde gespielt, in der Zeit zwischen der frühen Morgendämmerung bis zum späten Vormittag. Demzufolge liegt die Hauptnote Vadi aller Ragas, die zu den weiteren Tages- und Nachtzeiten gespielt werden, in Purvanga im tiefer liegenden Tetrakord. Das Pendant zu der Hauptnote Vadi ist Samvadi, die abgeschwächte Note eines Ragas. Vadi und Samvadi sind immer in einem Raga enthalten. Samvadi liegt immer im gegenüberliegenden Tetrakord von Vadi. Beide können nie zusammen im gleichen Tetrakord liegen. Mit den vorgestellten Morgenragas, Bhatiyar, Deshkar und Gurchari Todi, können wir gewiss sein, dass es sich immer um Ragas handelt, mit der Hauptnote Vadi im Uttaranga, dem höher liegenden Tetrakord, und Samvadi als abgeschwächte Note im Purvanga, dem tiefer liegenden Tetrakord. Die genauen Pakats, Muster dieser Ragas, finden Sie auf unserer Webseite in den Programminfos zur Sendung unter www.imcradio.net. Mit dem nun folgenden Spätnachmittagsraga verhält es sich genau umgekehrt zu den Morgenragas. Für Spätnachmittagsraga Bimpalasi liegt Vadi im Purvanga, dem tiefer liegenden Tetrakord, und Samvadi im Uttaranga, dem höher liegenden Tetrakord. Raga Bimpalasi hat seinen Ursprung im Karahara Priya. Es ist der 22. Ragam der südindischen Klassik von insgesamt 72 aus dem Melakartha-System. Bimpalasi ist in der aufsteigenden Form Aroha ein Fünfton-Raga, in der absteigenden Skala Avaroha ein vollständiger Raga mit allen 7 Hauptnoten. Für Raga Bimpalasi liegt die Hauptnote Vadi im tiefer liegenden Tetrakord Purvanga auf der 4. Stufe, auf Ma. Der Komponist Pandit Jitendra Abhisheki singt uns nun den Spätnachmittagsraga Bimpalasi. Abhisheki lebte von 1929 bis 1998. Er war einer der herausragenden Gesangsinterpreten, Komponisten und Lehrer der nordindischen Klassik. Abhisheki wurde von Ustad Asmat Hussain Khan ausgebildet und lehrte in den USA an der Musikschule der Sita-Legende Ravi Shankars. Die folgende CD, Pandit Jitendra Abhisheki, wurde 2001 veröffentlicht, auf dem Harmonium begleitet Purushottam Vallavalka. Thank you.

ke ye sai Pani da pa, ma pani da pa da pa da pa ma pa ga ma ga ma pa ma ma pani da pa da ma pa ga sa ta ga ma ga re sa ra ga chu ve. Zum Ende von Teil 1 unserer Sendung Raga-CDs des Monats. Anga, Ortsbestimmung eines Ragas. Nach einer kurzen Pause geht's gleich weiter mit Teil 2. Una coma.